raus und testen mich auf Drogen. Im extra langen Magazin stecken die Patronen. Und du denkst, die Bolz jetzt hier aus Hamburg, weißt was mein Idol? Weil er kriegt Böller aus Polen zu den besten Konditionen. Ganze Flaschen Matakusin. Heutzutage ist doch jeder Motherfucker auf Lean. Prometazin, Protein, so viele Kategorien. Warte, verdienen, ich schaffe Apfelsin, Baby. Ich beende deutsche Rapper, Handschuhfachbaretta, T-Shirt und Sweater, gleicher wie gestern, Narkotik, Athletik, Barbecue am Käfig, kein Stück Lamm für dich, wenn du zu spät bist. L zu dem X, brauchst du Hase oder Shit? Meldest du dich und das Geld bringst du mit? Keine Kombi-Geschichten an Zombie-Gesichter, unsere Jungs sitzen wegen Tonnen im Gerichtssaal. Ey, wer hat diesen Lifestyle gelebt? Dicke 24 Zoll und das Daimler Emblem. Ich lass mir von keinem was erzählen, 187 zeigt, wie einfach es geht. Bam, bam. Ey, wer hat diesen Lifestyle geprägt? Das sind 22 Zoll auf dem Daimler Coupé. Niemand legt nur Steine in den Weg. 187 ist kein Teil vom System. Ich zeige, was ich habe auf der Autowaschanlage. Der Bulle schwingt die Kelle, zieht mich raus und steckt mir Fragen. Wozu brauch und sie hat abends 17.000 Euro Bargeld. Ich sag, geht dich zwar nichts an, aber ich kauf davon Granaten. Sie machen Auge auf meinen Namen. Laufen der Verfahren, ich häng draußen auf der Straße. 1000 graue Haare, glaub ich brauch eine Massage. Checker, gib mir noch 2 Jahre für ein Haus. 4 Kilo Kokain in der Autobatterie. Diggi, du brauchst was zum Ziehen. Ich verkaufe dir Chemie. Wir sind draußen nur am Drehen, um Tausender zu verdienen. Wir saufen und rauchen Weed und laufen vor der Police. Digga, Monte Carlo Goldkettenmuster. Rolex und Benz, weil der Nigga hier auf Vollzeit gepusht hat. Rucksack voll Stoff, hab in Obst investiert. Hier wird Kohle generiert, solange das Nokia vibriert. Ey, wer hat diesen Lifestyle gelebt? Dicke 24 Zoll und das Daimler Emblem. Ich darf mir von keinem was erzählen. 187 zeigt, wie einfach es geht. Bam, bam. Ey, wer hat diesen Lifestyle geprägt? Das sind 22 Zoll auf dem Daimler Coupé. Niemand legt nur Steine in den Weg. 187 ist kein Teil vom System. Laber mich nicht voll, Mann, du weißt, wie es läuft. 2-3 dicke Joints und der Geist ist betäubt. 201 zu der 9 und ich schreib bis auf Deutsch. Hier, 23 Zoll, ich lass Breitreifen rollen. Vorbeifahren am Zoll, mein Daimler ist neu. Guck, die Scheiben sind aus Gold und sie zeigen den Erfolg. Diese beiden sind auf Joint, Dicker, nonstop bekifft. Daimler werden voll zu schön in ihre Pompe. Umsonst gibt es nix, sag was kostet die Welt. Fickler, Kost oder Pelz, du brauchst Ort, ich brauch Geld. Blitz schnell, bring wir hier die Ware an den Mann. Der Cannabis lief für Rand, holt die Waage auf den Schrank. Digga, Jahre waren wir blank, doch die Zeiten sind vorbei. Doch wir zwei sind jetzt reich, sie beneiden unseren Hype. Hab ein Eisen voller Blei, also treib es nicht zu weit. Ja, die 187 Straßenbahn rettet bei dir ein. Ey, wer hat diesen Lifestyle gelebt? Dicke 24 Zoll und das Daimler Emblem. Ich darf mir von keinem was erzählen. 187 zeigt, wie einfach es geht. Bam, bam. Ey, wer hat diesen Lifestyle geprägt? Das sind 22 Zoll auf dem Daimler Coupé. Niemand legt nur Steine in den Weg. 187 ist kein Teil vom System. Bam, bam, bam.